Ein gemeinsames Freundschaftstreffen zum 50. Gründungstag der Internationalen Taekwondo-Föderation fand am 17. Juni statt. Der Präsident der ITF, Lee Yong-sun, die Taekwondo-Delegation und die Taekwondo-Experten nahmen an dem Treffen teil. Nach der Rede gab es vielfältige Sport- und Vergnügungsspiele.